Lektion 8 Übung K 1 Gehst du heute mit ihr ins Kino? Zwei. Petra ist morgen bei ihm eingeladen. Drei. Die Party ist bei Ihnen zu Hause. Vier. Wir fahren jetzt zu dir nach Hause. Fünf. Wer geht mit ihr zur Party? Sechs. Bitte, glauben Sie ihnen das? Sieben. Kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Acht. Wer ist die Dame neben mir?